2. Dialoge trainieren. A. Hören Sie genau zu. Wir möchten bitte zahlen. Zusammen oder getrennt? Zusammen bitte. Okay. 2 Cola, 2 Wasser, 1 Cappuccino. Das macht 7,50 € bitte. Danke. Auf Wiedersehen.